Bei den Pieseln schau ich gerne rein, denn da gibt's doch was zu sehen. Die trinken Bier und auch mal Wein, und nüchtern muss hier noch keiner gehen. Ja, 1:0 für die Pieseln und noch ein Schuss in das Tor. Und 2:0 für die Pieseln, ja, die haut man nicht übers Tor. Das Leder zischte durch die Luft, sowas kann ja mal passieren. Schwarz-weiße Jungs in ihrer Kluft, das sind die Pieseln beim Trainieren. Ja, 1:0 für die Pieseln und noch ein Schuss in das Tor. Und dann 2:0 für die Pieseln, ja, die haut man nicht übers Ohr. Allen werden schon die Knie weich, denn Pieseln treten das Leder. Der Fußballplatz, der wird zum Teich, und der Gegner nimmt zwei Federn. Ja, 1:0 für die Pieseln und noch ein Schuss in das Tor. Und 2:0 für die Pieseln, ja, die haut man nicht übers Tor. Mein Vater hat schon mir gesagt, es gibt nur einen Fußballverein. Ich hab ihn auch nicht lang gefragt, denn das können nur die Pieseln sein.